Immer wieder wird die mangelhafte demokratische Legitimation der gegenwärtigen Strukturen der EU beklagt. Darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein. Der Europäische Rat ist, da aus den Vertretern gewählter Regierungen zusammengesetzt, nicht mehr oder weniger legitimiert als der Deutsche Bundesrat. Auch dort sind es Vertreter von Landesregierungen, die durch ihre Abstimmungen legislative Akte vollziehen. Eine wirkliche Tat für mehr Demokratie wäre es, wenn der Europäische Rat das Subsidiaritätsprinzip stärker verteidigte und der Tendenz der Europäischen Kommission schärfer entgegenträte, auf immer mehr Gebieten Initiativen zu ergreifen und neue Regulierungen zu erfinden. Wegen der geschilderten Hemmnisse war von Anfang an die Hoffnung verfehlt, die gemeinsame Währung würde die EU einer politischen Union näher bringen. Seit einigen Monaten wird die Hoffnung geäußert, wenigstens die stärkere Verbindlichkeit von Haushaltsvorgaben als Folge des zwischenstaatlichen Vertrages werde Europa ein Stück weiterbringen auf dem Weg zu einer politischen Union. Das ist sehr fraglich. Wie in Kapitel 7 dargelegt, zeichnet sich nämlich ein starker Bundesstaat dadurch aus, dass darin die Gliedstaaten und ihre Gemeinden im Rahmen ihrer Zuständigkeiten eine weitgehende Autonomie genießen. Die im zwischenstaatlichen Vertrag verankerten Prozeduren und Haushaltsvorgaben zur Überwachung der nationalen Haushalte wären in einer politischen Union gar nicht nötig. Sie dienen dazu, die Schwäche und das geringe fiskalische Gewicht des europäischen Zentralhaushalts zu kompensieren und sind in diesem Sinne eine Krücke. Wie bereits dargelegt, ist im Übrigen gegen nationale Schuldenbremsen und eine regelmäßige Haushaltsüberwachung durch die EU-Kommission nichts einzuwenden. Das Drohpotenzial für das fiskalische Gebaren der Nationalstaaten ergibt sich allerdings auch künftig nicht aus irgendwelchen Strafen, die die Kommission am Ende eines langwierigen Verfahrens verhängen könnte, sondern aus der Gefahr steigender Zinskosten für unsolide Nationalhaushalte. Das vielfach gebrochene No-Bail-Out-Prinzip ist eben durch nichts ersetzbar. Im Frühjahr 2012 stellt sich nicht mehr die Frage, ob die gemeinsame Währung Europa nach irgendwelchen messbaren Kriterien vorangebracht hat. Diese Frage ist für die ersten 13 Jahre der gemeinsamen Währung negativ beantwortet und für die Zukunft ungewiss. Vielmehr stellt sich auf die Dauer die Frage, wie gut es für das Klima unter den Partnern und die Verständigung unter den Völkern ist, wenn das Auseinanderklaffen von Nord- und Südstaaten und die Schwäche der Letzteren durch die gemeinsame Währung immer deutlicher wird. Ist der Euro die Kette, die zusammenzwingt, was nicht zusammengehört? Oder ist er das Seil einer Schicksalsgemeinschaft, das unter der erfahrenen Bergführung von Angela Merkel letztlich auch die Griechen zum Tugendgipfel von Stabilität, Sparsamkeit und ewigem Wachstum führen wird? Bereits in Kapitel 3 war deutlich geworden, dass die Europäische Währungsunion messbare Fortschritte für Wohlstand und wirtschaftliche Entwicklung nicht gebracht hat. Kapitel 5 hatte zum Ergebnis, dass eine gemeinsame europäische Währung bei einer von Wunschdenken freien ökonomischen Analyse auch dann, wenn sie funktioniert, den beteiligten Volkswirtschaften zusätzlich zum gemeinsamen Markt grundsätzlich keine nennenswerten wirtschaftlichen Vorteile bringt. Im Ergebnis spricht deshalb allein ein politischer Grund für die gemeinsame Währung, und das ist die Hoffnung, sie möge Europa weitertreiben in die Richtung eines europäischen Bundesstaates. Es ist von daher folgerichtig, dass jene, die einen europäischen Bundesstaat ablehnen, auch dem Euro ablehnend gegenüberstehen. Das erklärt die in Großbritannien mehrheitlich vorherrschende eurofeindliche Haltung. Es erklärt aber auch die Eurofeindschaft des tschechischen Staatspräsidenten Václav Klaus. Der Euro brachte eine erhebliche Entmachtung der nationalen Institutionen der Eurostaaten, weil ländertypische Fehler nicht mehr auf ländertypische Weise korrigiert bzw. in ihren Folgen abgeschwächt werden können und damit eine Delegitimierung der demokratisch gewählten Regierungen in den Krisenstaaten. Dirk Schümer brachte dies auf die Formel »Europa schafft sich ab«. Er zog es dann aber vor, auf die Banken zu schimpfen und verfehlte die implizite Pointe seiner Argumentation. Gebt diesen Ländern ihre eigene Währung und ihre eigene Zentralbank zurück, dann können die demokratisch gewählten Regierungen wieder wirtschaften, wie sie es möchten. Und kein Grieche oder Italiener wird mir auf die Idee kommen, für die Folgen des eigenen Wirtschaftens die strengen Deutschen verantwortlich zu machen, wie es sich mit der Verschärfung der Staatsschuldenkrise immer mehr eingebürgert hat. Der Euro mag überleben oder auch nicht. Für ganz Europa oder für einen Teil. Auf den Frieden hat er keinen Einfluss. Auf die Völkerfreundschaft allenfalls einen negativen, nämlich dann, wenn ein Volk dem anderen Vorschriften machen will. Auf Wachstum und Beschäftigung hat er keinen Einfluss, allenfalls einen negativen, wenn er die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Mitgliedsländer schwächt oder die zu seiner Stabilisierung eingesetzten Transfers den Wohlstand der Starken mindert. Auf Europas Geltung in der Welt hat er keinen wesentlichen Einfluss. Jedenfalls ist er weitaus weniger wichtig als eine gemeinsame Verteidigungs-, Außen- und Umweltpolitik. Es mag sein, dass ich im Rückblick die Euro-Krise weniger als prägendes Moment, sondern als Sturm im Wasserglas erweisen wird. When the fun is over, chances are that Europe will breathe a sigh of relief and continue rather farther down the path of genteel decline.